Das Exil begann in München. Preußen und andere Teile des Reichs standen schon unter dem Naziterror, aber Bayern trotzte noch, freilich nicht mehr lange. Immerhin, es bleibt bemerkenswert, dass der süddeutsche Katholizismus die totale Gleichschaltung ein wenig verzögerte. Im Februar 1933, kurz vor dem Reichstagsbrand und besonders nach diesem Ereignis, gab es manchen politisch oder rassisch Kompromittierten, der vorsichtshalber seinen Wohnsitz von den Ufern der Spree nach der Isarstadt verlegte. Leute, die man in Berlin schon eingesperrt und misshandelt hätte, erfreuten sich in München noch vollkommener Freiheit. Sie durften im Englischen Garten spazieren gehen oder sich auf Maskenbällen amüsieren. Ja, es blieb ihnen sogar unbenommen, den nazifeindlichen Scherzen der Pfeffermühle Beifall zu klatschen. Die Pfeffermühle war Erikas Gründung, ein literarisches Kabarettprogramm mit stark politischem Einschlag. Ein anmutig spielerischer, dabei aber bitterernster, leidenschaftlicher Protest gegen die braune Schmach. Die Texte der meisten Nummern, Chansons, Rezitationen, Sketche, waren von Erika, einige auch von mir. Erika war Conferencier, Direktor, Organisator. Erika sang, agierte, engagierte, inspirierte, kurz, war die Seele des Ganzen. Nein, die Pfeffermühle hatte eine Doppelseele, die andere Hälfte hieß Therese Giese. Sie gehörte dazu, von Anfang an. Und mit welcher Intensität, welch unbedingtem Einsatz. Der Star der Münchner Kammerspiele, eine schauspielerische Persönlichkeit von starker Vitalität und großem Können, stellte dem noch unbewährten und übrigens politisch bedenklichen Tingeltangel die ganze Fülle ihrer Erfahrung und ihres Talents zur Verfügung. Ohne sie wäre die Pfeffermühle nicht geworden, was sie jahrelang war, das erfolgreichste und wirkungsvollste theatralische Unternehmen der deutschen Emigration. Aber wir sind noch in München. Die Pfeffermühle hatte ihre erste Vorstellung am 1. Januar 1933 in einem sehr intimen, sehr hübschen kleinen Theater, welches passenderweise Bonbonnière hieß. Das Abenteuer, denn ein Abenteuer war es, im Deutschland von 1933 ein solches Kabinett zu eröffnen, stand unter einem glücklichen Stern. Die Truppe, die sich um Erika und Therese zusammengefunden hatte, bestand fast ausschließlich aus jungen Menschen, sehr begabten darunter. Dem Komponisten und Pianisten Magnus Henning waren Melodien eingefallen, deren Anmut selbst aggressiven Texten die Bitterkeit, das Provokante nahm. Das Publikum war charmiert. Sogar die Presse verhielt sich relativ wohlwollend. Die Pfeffermühle zog, die Pfeffermühle ging. Man freute sich an ihrer gewagten Schärfe, ihrem kompromisslosen Witz. Das kleine Theater am Platzl war jeden Abend ausverkauft. Die zierliche Bonbonnière erwies sich bald als zu klein für das erfolgreiche Unternehmen. Erika sah sich nach einem geräumigeren Theater um. Sie fand eines in Schwabing. Die Wiedereröffnung im größeren Rahmen wurde auf den 1. April anberaumt. So hatte die Frau Direktor einen Monat Zeit, sich zu erholen und ein neues Programm zu dichten. Dabei sollte ich helfen. Zusammen fuhren wir in die Schweiz, nach Lenzerheide, wo wir bei Freunden logierten. Wir verbrachten unsere Tage teils mit Skifahren, teils mit der Herstellung von drollig-polemischen Chansons und Szenen. Wir waren guter Dinge, draußen in der wunderbar frischen, aromatischen Luft und bei der Arbeit. Aber so wie man das Radio andrehte oder einen Blick in die Zeitung tat, wurde einem flau. Was war los in Deutschland? Hatten die Eingeweihten, die Realisten, uns nicht immer wieder versichert, dass Kanzler Hitler nicht eigentlich an der Macht sei, sondern vielmehr von Schwerindustrie und Generalstab dirigiert werde? Sie irren sich oft, diese Realisten, was sie aber nicht hindert, ihre Ansichten mit imposanter Bestimmtheit vorzutragen. Eine Diktatur? Ausgeschlossen. Der alte Herr würde Hitler nie berufen haben, wenn er nicht gewisse Garantien hätte. Glaubten wir den Realisten? Nach den Märzwahlen war dies kaum noch möglich. Wir mussten wissen, dass nun alles verloren war, auch in Bayern, wo eine dickschädelige klerikale Regierung bisher das Äußerste verhindert hatte. Nun würde es auch in Bayern keine Opposition mehr geben und also auch keine Pfeffermühle. Trotzdem fuhren wir zurück, sei es aus einer gewissen desperaten Neugier, sei es, weil wir uns immer noch Illusionen machten. Am gleichen Tage, an dem wir in München eintrafen, wurde auch Hitlers Gauleiter dort empfangen, ein gewisser Ritter von Epp. Er hatte sich früher im Dienste des Faschismus hervorgetan. Die bayerische Regierung ließ ihn nicht an der Grenze verhaften. Es war vielleicht ursprünglich ihre Absicht gewesen, kam aber nicht dazu. Vielmehr war es der Ministerpräsident Held, der bald verhaftet wurde. Dem Ritter von Epp aber huldigte eine begeisterte Bevölkerung. München war besiegt, war gleichgeschaltet. Wir spürten es, rochen es, so wie wir am Hauptbahnhof aus unserem Schweizer Zug stiegen. Hans, der Familienchauffeur, erwartete uns wie gewöhnlich am Bahnhofsplatz mit dem Familienbuick. Aber seine Haltung, sein Ausdruck war sonderbar verändert. Er sah blass und verstört aus, ein großer, starker Bursche, und nun zitterte er. Ja, es war eine ganz auffallend zittrige Hand, mit der er uns den Wagenschlag öffnete. Auch seine Stimme bebte. »Seien's vorsichtig«, flüsterte er bewegt. »Alle zwei, aber besonders Sie, Fräulein Erika. Sie sind hinter Ihnen her, vom braunen Haus, die Sie wissen schon. Gehen's nicht auf die Straße, Fräulein Erika. Lassen Sie's keinen wissen, dass Sie in der Stadt sind, Herr Klaus. Wenn die Sie erwischen...« Seine Gebärde ließ keinen Zweifel darüber, was uns in diesem Fall geschehen würde. Erst später sollten wir erfahren, warum unser treuer Hans an jenem Tag so nervös war und woher er so viel wusste. Er war ein doppelter Verräter mit doppelt schlechtem Gewissen, der stämmige Biedermann mit seinem blonden Schopf und dem sinnigen blauen Blick. Seit mehreren Jahren schon arbeitete er als Spitzel für das Braune Haus, wo er über alles, was bei uns geschah, regelmäßig Bericht erstattete. Diesmal aber, im entscheidenden Augenblick, hatte er seine Pflicht vergessen und uns gewarnt. Aus Gründen der Menschlichkeit, wie anzunehmen ist. Wir taten ihm wohl leid. Er wusste ja, was die uns antun würden, wenn sie uns erwischten. Es waren Stunden voll von Bangigkeit und hektischem Betrieb, diese letzten Stunden in der Poschinger Straße, in München, in Deutschland. Eingedenk der Warnung des schurkischen, aber doch auch wieder barmherzigen Chauffeurs, hielten wir uns in unseren Zimmern versteckt. Nicht einmal die Köchin und das Stubenmädchen sollten von unserer Ankunft erfahren. Aber das Telefon funktionierte, und so meldeten wir zunächst einmal ein Ferngespräch nach Arosa an, wo der Zauberer und Milein sich von den Anstrengungen einer Vortragstournee erholten. In Brüssel, Amsterdam, Paris und anderen Städten hatte der Vater sich über Leiden und Größe Richard Wagners hören lassen, woran sich programmgemäß der Ferienaufenthalt in den Schweizer Bergen schloss. Nun wollte er wiederum programmgemäß nach Hause kommen. Wir hielten es für geraten, ihn von diesem Vorsatz abzubringen. Hierbei empfahl sich eine diskrete Ausdrucksweise. Es war möglich oder sogar wahrscheinlich, dass unsere Telefongespräche abgehört wurden. Wir hüteten uns also, auf die politische Lage direkt anzuspielen, sondern sprachen vom Wetter. Dieses sei miserabel in München und Umgebung, behaupteten wir. Die Eltern würden klug daran tun, noch eine Weile fernzubleiben. Leider zeigte unser Vater sich abgeneigt, auf diese Art der Argumentation einzugehen. So schlimm werde es wohl nicht sein mit den Frühlingsstürmen, meinte er, und übrigens sähe es auch in Arosa nach Regen aus. Ein Hinweis auf die Zustände in unserem Haus, es wird gestöbert, scheußliches Durcheinander, schien ebenso wenig Eindruck auf ihn zu machen. Er blieb störrisch, wollte nicht verstehen. »Die Unordnung stört mich nicht. Ich will nach Haus. Wir reisen übermorgen.« »Es geht nicht. Du darfst nicht kommen.« Schließlich sprachen wir es aus mit verzweifelter Direktheit. »Bleibe in der Schweiz. Du wärst hier nicht sicher.« Da hatte er verstanden. Einige unserer Freunde waren schon verhaftet, wie man uns in vorsichtig gewählten Ausdrücken wissen ließ. Andere hatten sich aus dem Staube gemacht. Auch wir fühlten uns kaum geneigt, einen Zusammenstoß mit den neuen Herren zu riskieren. Lange würde der Spuk ja wohl nicht dauern, so versicherten wir einander ohne rechte Überzeugung. Ein paar Wochen, ein paar Monate vielleicht, dann mussten die Deutschen zur Besinnung kommen und sich des schmachvollen Regimes entledigen. Aber bis dahin und für den Augenblick war man wohl im Ausland besser aufgehoben. »Ich nehme nur einen Handkoffer mit«, entschied Erika. »Auch ich packte nur das Nötigste. Zwei Anzüge, etwas Wäsche, ein paar Bücher und Manuskripte.« Erika reiste noch am Abend unseres Ankunftstages in die Schweiz zurück, wo sie sich mit den erschreckten Eltern treffen wollte. Ich fuhr 24 Stunden später nach Paris. Es war der 13. März 1933. Waren wir freiwillige Emigranten? Doch nicht ganz. Wir konnten nicht zurück. Der Ekel hätte uns getötet. Der Ekel an der eigenen Erbärmlichkeit und an dem widrigen Treiben um uns herum. Die Luft im Dritten Reich war für gewisse Lungen nicht zu atmen. In der Heimat drohte Erstickungstod. Ein guter, ein wahrhaft zwingender Grund, sich fernzuhalten. Hitler verbreitete Gestank, war Gestank. Wo er sich aufhielt, walten üble Dünste. Wo er regierte, wurde der Staat zur Kloake. Hitler ein Schicksal? Hitler ein Problem? Eine Pest war er, die man meidet. Freilich auch eine Gefahr, die man bekämpft. Hätten wir ihn wirkungsvoller bekämpft, wenn wir daheim geblieben oder in die Heimat zurückgekehrt wären? Diese Frage stellten wir uns wohl selbst, gleich zu Anfang und dann immer wieder. Später sollte sie uns auch von anderen vorgelegt werden, von jenen nämlich, die den großen Übelgeruch an Ort und Stelle mitgemacht. Unter ihnen gab es echte Kämpfer, gerade mit diesen suchten wir Emigranten den Kontakt zu wahren, auch helfen konnten wir ihnen wohl zuweilen. Andere behaupteten, nachher gekämpft zu haben. Sie zählten sich zur inneren Emigration, zu einer diskreten Widerstandsbewegung. Die Frage bleibt, ob unsere Gegenwart, unser Beistand ihnen in den Jahren des Gestankes nützlich und willkommen gewesen wären. Ich sage wir und meine nicht nur die Mitglieder meines Hauses, sondern auch viele nicht-jüdische Schicksalsgenossen, die sich damals mit uns fragen mussten, wohin sie gehörten. Ganz abgesehen davon, dass wir von Temperamentes wegen nicht ganz zu den Stillen passten, unser schlechter Ruf hätte die heimliche Resistance kompromittiert, zu exponiert, um in der Masse zu verschwinden, politisch zu sehr abgestempelt, um feine Indifferenzen vorzutäuschen, hätten wir in Nazi-Deutschland nur zwischen sinnlosem Martyrium und opportunistischem Verrat die Wahl gehabt. Das Konzentrationslager oder die Gleichschaltung, keine dritte Möglichkeit schien sich uns drinnen zu bieten. Draußen gab es einiges zu tun, auch im Dienst und Interesse jenes besseren Deutschland, an das wir den Glauben nicht verlieren wollten. Die Frage, ob unser Platz im Dritten Reich gewesen wäre. Ich habe sie mir gestellt und ich habe sie mir beantwortet. Die Antwort lautet nein. Man hat oft geirrt im Leben, man hat mancherlei zu bereuen. Dies eine hat man richtig gemacht. Aus Instinkt mehr denn aus Überzeugung. Warum sollte man nicht dafür dankbar sein? Die Emigration war nicht gut. Das Dritte Reich war schlimmer. Die Emigration war nicht gut. In dieser Welt der Nationalstaaten und des Nationalismus ist ein Mann ohne Nation, ein Staatenloser, übel dran. Er hat Unannehmlichkeiten. Die Behörden des Gastlandes behandeln ihn mit Misstrauen, er wird schikaniert. Auch Verdienstmöglichkeiten bieten sich nicht leicht. Wer sollte sich des Verbannten annehmen? Welche Instanz verteidigt seine Rechte? Er hat nichts hinter sich, keine Organisation, keine Macht, keine Gruppe. Wer zu keiner Gemeinschaft gehört, ist allein. Oder bildete unsere Emigration so etwas wie eine Gemeinschaft? Doch wohl kaum. Denn unter den Exilierten gab es ja nur relativ wenige, die aus Gründen der Gesinnung oder des Instinktes Deutschland verlassen hatten. Nur wenige also, die wir eigentlich als unsere Schicksals- und Kampfgenossen betrachten durften. Bei der Mehrzahl handelte es sich um völlig unpolitische oder politisch doch ganz unaktive Opfer des hitlerschen Rassenwahns. Jüdische Geschäftsleute, Anwälte, Ärzte, Gelehrte, Journalisten, die ohne Frage recht gern in Deutschland geblieben wären, wenn die Verhältnisse es gestattet hätten. Diese Feststellung hat nichts Herabsetzendes, enthält keinen Vorwurf. Gewiss, es gab unter den deutschen Juden ebenso viele militante Antifaschisten wie unter den sogenannten Ariern. Ja, der kämpferische Typ mag sogar im nicht-arischen Lager prozentual häufiger gewesen sein. Aber die Majorität des deutschen Judentums und also auch die Majorität unserer Emigration bestand eben doch aus braven Bürgern, die sich in erster Linie als gute Deutsche, erst in zweiter als Juden und zu allerletzt oder überhaupt nicht als Antifaschisten empfanden. Gegen Mussolini hatten sie nichts gehabt. Emil Ludwig und Theodor Wolff sprachen für viele ihrer Stammesbrüder, als sie dem Duce publizistisch Weihrauch streuten. Mussolini war nicht antisemitisch. Hitler war es. Dieser Punkt ist relevant und wichtig, da es hier darum geht, den Charakter der Emigration zu beschreiben. Einer Emigration, die keine Gemeinschaft war. Sie konnte keine sein. Es fehlte ihr an gemeinsamen Zielen, an einem Programm, an Repräsentation. Freilich gab es unter den Emigranten eine politisch aktive und organisierte Minorität, nicht nur eine, sondern mehrere. Die Vertreter der geschlagenen deutschen Parteien weit davon entfernt, sich wenigstens jetzt zur Einheitsfront gegen Hitler zusammenzuschließen, befehdeten einander im Exil mit noch größerer Erbitterung als zuvor. Besonders der alte Hader zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten setzte sich munter fort, während die Monarchisten ihre eigenen Intrigen spannen und die Katholiken weise Zurückhaltung übten. Schließlich gab es ein Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und der derzeitigen deutschen Regierung. Übrigens blieben die professionellen Politiker auch darin der Tradition von Weimar treu, dass sie den Kontakt mit unabhängigen Intellektuellen mieden oder jedenfalls nicht suchten. Die Beziehungen zwischen Schriftstellern und Parteifunktionären blieben in der Verbannung so kühl, wie sie es daheim gewesen waren. Die deutschen Schriftsteller, es darf mit Genugtuung konstatiert werden, haben sich im Jahre 1933 besser bewährt als irgendeine andere Berufsklasse. Während der letzten Jahre vor Ausbruch des Dritten Reiches hatte es wohl den Anschein, als wären manche unter ihnen bereit, sich mit dem Abscheulichen abzufinden oder dieses gar zu begünstigen. Und in der Tat hat es ja an Abtrünnigen nicht ganz gefehlt. Einige glaubten vielleicht allen Ernstes, im Nationalsozialismus das Neue, Revolutionäre zu erkennen und bewundern zu müssen, wie der verblendete Gottfried Benes tat. Andere versuchten, sich dem neuen Regime durch feige Kompromisse akzeptabel zu machen. Aber die Zahl derer, die sich düpieren oder korrumpieren ließen, ist doch vergleichsweise gering, verglichen nämlich mit der erschreckend umfangreichen Liste gleichgeschalteter Philosophen, Historiker, Juristen, Ärzte, Musiker, Schauspieler, Maler, Pädagogen. Die weitaus meisten Autoren von literarischem Rang stellten sich sofort und aufs Entschiedenste gegen die Diktatur, an deren zutiefst geistfeindlichem Charakter für keinen Klarsichtigen der geringste Zweifel bestehen konnte. Ein Massenexodus der Dichter setzte ein. Noch nie zuvor in der Geschichte hat eine Nation innerhalb weniger Monate so viele ihrer literarischen Repräsentanten eingebüßt. Nicht allein die rassisch Kompromittierten suchten das Weite. Mit ihnen entfernten sich viele von einwandfrei nichtjüdischem Blut. Fritz von Unruh und Leonhard Frank, Bertolt Brecht und Oskar Maria Graf, René Schickele und Annette Kolb, Werner Hegemann und Georg Kaiser, Erich Maria Remarque und Johannes R. Becher, Irmgard Keun und Gustav Regler, Hans Henny Jahn und Bodo Uhse, Heinrich und Thomas Mann. Um nur diese zu nennen. Die literarische Emigration konnte sich sehen lassen. In ihren Reihen gab es Ruhm, Talent, kämpferischen Elan. Während die Parteifunktionäre sich zankten, hielten die Schriftsteller zusammen, auch wenn ihre politischen Ansichten voneinander abwichen. Besonders während der ersten Jahre des Exils, von 1933 bis 1936, war dies Gefühl der Zusammengehörigkeit stark und echt. Ja, die verbannten Literaten bildeten wohl so etwas wie eine homogene Elite, eine wirkliche Gemeinschaft innerhalb der diffusen und amorphen Gesamtemigration. Man wusste, was man wollte. Die Forderung des Tages erschien klar vorgezeichnet. Der deutsche Schriftsteller im Exil sah seine Funktion als eine doppelte. Einerseits ging es darum, die Welt vor dem Dritten Reich zu warnen und über den wahren Charakter des Regimes aufzuklären, gleichzeitig aber mit dem anderen, besseren Deutschland, dem illegalen, heimlich Opponierenden also, in Kontakt zu bleiben und die Widerstandsbewegung in der Heimat mit literarischem Material zu versehen. Andererseits galt es, die große Tradition des deutschen Geistes und der deutschen Sprache, eine Tradition, für die es im Lande ihrer Herkunft keinen Platz mehr gab, in der Fremde lebendig zu erhalten und durch den eigenen schöpferischen Beitrag weiterzuentwickeln. Es war nicht leicht, diese beiden Verpflichtungen, die politische und die kulturelle, miteinander zu vereinigen. Eine ungewöhnliche, geistig gewagte, in jedem Sinn extreme Situation forderte die ungewöhnliche Anstrengung, den extremen Einsatz der Kräfte. Die Literaturgeschichte der Zukunft, wenn uns eine Zukunft beschieden ist, die sich noch für dergleichen interessiert, wird feststellen, dass die exilierten deutschen Schriftsteller Bedeutendes geleistet haben. Fast allen gelang es, ihr Niveau zu halten. Manche wuchsen über sich selbst hinaus und gaben gerade jetzt in der Verbannung ihr Bestes. Die Emigrationsverlage, die sich damals in Amsterdam, Paris, Prag und anderen europäischen Zentren etablierten, haben eine Produktion von imposanter Fülle und Qualität aufzuweisen. Die literarische Ernte des Exils wurde durch ihren Reichtum zum eindrucksvollsten Protest gegen das Barbarenregime, das so viel Talent und Fleiß aus dem Lande getrieben hatte. Nicht weniger notwendig und wesentlich als dieser indirekte Protest erschien vielen von uns der direkte, das politische Manifest, die enthüllende Analyse, der satirische oder informative Kommentar zum deutschen Drama, das immer wieder neu zu variierende, neu zu begründende J'accuse gegen den Hitlerstaat. Deutsche Antifaschisten im Ausland durften nicht müde werden, den noch freien, noch nicht gleichgeschalteten oder angeschlossenen Nationen immer wieder zu versichern: Ihr seid in Gefahr. Hitler ist gefährlich. Hitler ist der Krieg. Glaubt nicht an seine angebliche Friedensliebe. Er lügt. Schließt keine Verträge mit ihm. Er wird sie nicht halten. Lasst euch nicht von ihm einschüchtern. Er ist nicht so stark, wie er tut, noch nicht. Erlaubt ihm nicht, stärker zu werden. Jetzt würde eine Geste, ein starkes Wort von eurer Seite genügen, um ihn zu stürzen. In ein paar Jahren wird der Preis höher sein. Schließlich müsst ihr es euch Millionen Menschenleben kosten lassen. Worauf wartet ihr? Stürzt ihn jetzt, solange es billig ist. Brecht die diplomatischen Beziehungen mit ihm ab. Boykottiert ihn. Isoliert ihn. Erledigt ihn. Fehlte es unserem Ruf an Überzeugungskraft? Er überzeugte nicht, er verhallte. Die noch freien, noch unabhängigen Nationen, bei denen wir Emigranten zunächst Unterschlupf fanden, nahmen unsere Kassandra-Schreie mit realistischer Skepsis auf. Gewisse Vorkommnisse im Dritten Reich, Bücherverbrennungen, antisemitische Demonstrationen, das Massaker vom 30. Juni 1934 mochten etwas peinlich berühren. Indessen waren das nur kleine Schönheitsfehler, die man einer sonst erfolgreichen und in vieler Hinsicht sympathischen Regierung gern verzieh. Hitler war gegen den Kommunismus, was genügte, ihn in feinsten europäischen Kreisen beliebt zu machen. Wenn er Eroberungspläne hatte, so waren sie doch wohl ausschließlich gegen den Osten gerichtet, will sagen gegen die Sowjetunion. Umso besser. Den feinsten Kreisen konnte das nur recht sein. Für die Warnungen einiger fortgelaufener Literaten hatte man ein mokantes Lächeln oder ein ungeduldiges Achselzucken. Natürlich gab es in unseren Gastländern Menschen von klarem Verstand und sauberer Gesinnung, die unser Grauen vor der Nazipest durchaus teilten. Aber diese Redlichen waren meist selbst ohne Einfluss und übrigens gerade aus ihrer Redlichkeit und Rechtlichkeit heraus oft geneigt, den eigenen Standpunkt und die eigene Argumentation durch gewisse moralische Vorbehalte zu schwächen. Nicht als ob sie Hitlers Schandtaten hätten verteidigen oder beschönigen wollen, aber sie hielten es doch für angebracht, uns an Versailles zu erinnern, den ungerechten Frieden, der das deutsche Volk angeblich in die Verzweiflung und damit in die Arme der Demagogen trieb. Ohne Versailles kein Hitler. Und so schlimm dieser auch sein mochte, empfahl es sich nicht trotzdem, in Frieden mit ihm zu leben? Die Redlichen waren Pazifisten. Auch die meisten der emigrierten Schriftsteller, von denen hier die Rede ist, durften diesen Namen für sich in Anspruch nehmen, umso tiefer ihre Abscheu vor den deutschen Gewaltherren und Gewaltanbetern. Die kompromisslose Haltung dieser Schriftsteller befremdete, stieß vielfach ab. Man warf ihnen Einseitigkeit, Übertreibung vor. Der Hass, so hieß es wohl, mache sie blind. Die Schärfe ihres Urteils wurde als typisches Symptom der Emigrationspsychose erklärt und abgetan. Wäre das deutsche Regime wirklich so völlig schlecht, wie wir es schilderten, könnte es sich dann halten? So fragten die Realisten, um alsbald zu dem Schluss zu kommen: Die Tatsache, dass das Regime sich hält und sogar floriert, widerlegt die Gräuelpropaganda der Exilierten. Das deutsche Volk stöhnt nicht unter dem Hitlerterror. Im Gegenteil, die meisten Leute dort scheinen recht vergnügt. Es herrscht Wohlstand, die Arbeitslosigkeit hat aufgehört. Ob die Emigranten es nun zugeben oder nicht, die Diktatur ist populär bei den Massen, das deutsche Volk steht hinter seinem Führer. Wir gaben es nicht zu. Hitler ist nicht Deutschland. Die Exilierten bestanden darauf, wiederholten es immer wieder. Hitler ist nicht Deutschland. Das eigentliche Deutschland, das Bessere, war gegen den Tyrannen, wie wir der Welt eigensinnig versicherten. Die deutsche Opposition nahm in unseren Artikeln und Manifesten gewaltige Dimensionen an. Es waren Millionen, wir bestanden darauf, die im Kampf gegen das verhasste System Leben und Freiheit riskierten. Wir flunkerten nicht, wir glaubten. Unser echter, wenngleich naiver Glaube an die Stärke und den Heroismus der innerdeutschen Widerstandsbewegung gab uns den moralischen Halt, den Auftrieb, dessen wir in unserer Isoliertheit und Hilflosigkeit so dringend bedurften. Ja, wir waren tief davon überzeugt, dass wir im Namen aller besseren Deutschen sprachen, eben jener Märtyrer und Helden, die der Terror in der Heimat zum Schweigen brachte. Der Jammerlaut, der in den Konzentrationslagern erstickte, die geflüsterte Kritik, der unterdrückte Schrei, die Angst, die Frage, die wachsende Beklommenheit des besseren deutschen Menschen, all dies suchten wir zu artikulieren und zur Kenntnis einer lethargisch ignoranten Welt zu bringen. Erwarteten wir ein Echo? Es wurde uns gewährt, in Form von wüster Schmähung. Die Goebbels-Presse schleuderte ihre übrigens recht fantasielosen Flüche und Invektiven gegen das Emigrantenpack, was immerhin eine Art von Resonanz bedeutete. Offenbar, unsere Bemühungen waren nicht ganz vergeblich. Wir irritierten die Herren. Man bemerkte uns. Die Tatsache, dass es irgendwo in der Welt noch Deutsche gab, die den Mund aufzumachen wagten, wurde vom Berliner Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda als unerträglicher Skandal empfunden. Wie stellte man ihn ab? Man konnte unsere Zeitschriften und Bücher, unsere Vorträge und Theaterstücke draußen nicht verbieten. Aber man konnte uns die Bürgerrechte nehmen, uns ausstoßen aus der Volksgemeinschaft. Waren wir erst keine Deutschen mehr, wurde unser Protest etwas weniger skandalös. So verfiel man auf die drollige Ausbürgerungsidee. Männer und Frauen, die ihrer Geburt nach Deutsche waren, auch bis vor kurzem in Deutschland gelebt und sich dort nützlich gemacht hatten, verloren durch einen Federstrich ihre Nationalität.